Guten Tag und willkommen zum Hörspiel am Sonntagnachmittag, das wir mit dem Sender Freies Berlin produziert haben. Kapitänsnacht. Hörspiel von Johannes Schenk. Ah, endlich angekommen. Sie sind mir auf den Fuß getreten. Mein Absatz! Mein Absatz! Hier ist Ihr Absatz, schöne Dame. Oh, ich habe mein Hämmerchen für diese Unfälle tief unten im Koffer. Das geht auch ohne Hämmerchen, Verehrte. Geben Sie mir Ihren Schuh. Ehe ich Ihnen meinen Schuh anvertraue, geben Sie mir Ihren. Sonst laufen Sie mir noch davon. Und ich stehe da auf einem Absatz. Mein Rücken. Hier haben Sie meinen Schuh. Sie sind sehr lieb. Fertig, beste Dame. Sie können wieder auf zwei in Ihrer schönen Beine laufen. Reizend. Hier ist Ihr Schuh, Herr. Schaumwoge, Kapitän des Dampfers Coconut. Coconut? Ein komischer Name für einen Dampfer. Nein, das ist er nicht. Wir fahren Kokosnüsse aus der Südsee hierher in Ihr Land. Ich wollte Sie nicht kränken, Herr Kapitän. Ich heiße Elsbeth. Elsbeth Mond. Sehen Sie, das passt. Ihren Namen sehe und spüre ich auf dem Meer alle 6 Stunden. Ist es nicht ein bisschen laut hier? Ja. Ich nehme Ihren Koffer, bitte, wenn Sie erlauben. Oh je, mein vermaledeiter Rücken. Kein Wunder nach der Rumpelfahrt. Lassen Sie mich nur beide nehmen, Kapitän Schaumwoge. Aber denken Sie an Ihre zierlichen Schuhe, Frau Mond. Sie beschämen mich. Brrr. Brrr. Tag, Frau Mond. Ich habe mich leider verspätet. Die Brücke vom Haus war überflutet. Ja, ja. Ich hab's heute Morgen an Bord in den Gezeitentafeln gesehen. Ist Springflut. Soll der mit, Frau Mond? Wohin müssen Sie, Kapitän Schaumwoge? Das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Ich bin einfach so ausgestiegen, weil ich eine Nacht und einen Tag frei habe vom Dampfer. Ich meine, von meiner Coconut. Dann kommen Sie doch so lange zu mir. Ich wollte in irgendein Hotel ein bisschen den Mond angucken und an der Bar rumlümmeln. Das können Sie auch bei mir. Aber Frau Mond, ist das richtig? Sollten Sie ihm nicht vorher sagen, was unser Haus treibt? Mein Haus. Nun tragen Sie schon die Koffer in die Kutsche und fahren Sie los. Wenn's denn so ist, Frau Mond? Dann wird es gut, Herr Kapitän. Sie haben eine schöne Pappelallee hier, Frau Mond. Bisher kannte ich Sie nur als Horizontlinie von See her. Gut, dass Sie unsere Küste bisher nur von draußen kannten. Oh, sie ist verwegen und gefährlich, Kapitän. Psst, Kutscher. Nehmen Sie unserem Gast nicht den Traum von 2 unbesorgten Landtagen. Ich bitte um Verzeihung. Ist mir so rausgerutscht. Ich habe keine Angst, beste Frau. Nein? Nun, auf dem Meer habe ich schon Angst, wenn es neblig ist zum Beispiel. Und auch vor der Mannschaft an Bord. Ja, vor meinen dreisten Matrosen. Kapitän Scharnbogge, genießen Sie nun das friedliche Landleben. Die verdammte Lastwagenfahrer. Diese großkotzigen Rüpel. Ich sehe nichts als Pappeln. Die graue Straße und zur Rechten glitzert das Watt. Das Meer hat sich zurückgezogen. Der Mond saugt es auf. Und die Stadt? Wo ist die Stadt geblieben? Ich sehe nicht mal ein Türmchen. Unsere Ebene verschluckt alles sehr schnell. Es ähnelt Ihrem Meer. Und Ihr Haus? Wohin fahren Sie mich? Ich sehe nur die Brücke vor dem Pferdemähnen Schlick und weit vorn den silbrigen Meeresrücken. Kutscher, gib ihm das Fernglas. Danke, Kutscher. Ich werde mich revanchieren, sollte ich was Festes voraussehen. Und sei es auch nur der Rücken einer Meerschildkröte. Nun, was sehen Sie, Kapitän? Einen Leuchtturm. Wahrhaftig. Karpador, ich kenne ihn von der Seeseite. Und weiter? Und Land darunter. Palmen. Seltsam. Hier Palmen. Die sind auf meiner Seekarte nicht verzeichnet. Ich kenne nur die Silhouette des Leuchtturms. Lieber Wogenschaum, was sehen Sie noch? Gebüsche mit roten Blüten. Und Schwäne, die auf Baumzweigen hocken. Seltsam. Gucken Sie genauer hin. Nun, ich sehe nichts, nur Salztropfen auf dem Glas. Kutscher, schnell, die Flut kommt. Hi-ho, rennt meine Pferdchen. Wird langsam nass auf der Brücke. Hi. Oder wollt ihr unseren Kapitän ohne Schiff ersaufen sehen? Hi-hi-hi, du Schwarzes. Hi-ho, du Weißes. Ihr, Herr Mond. Ihre Seestiefel. Ich brauche sie nicht mehr. Bin schon bis ans Mieder nass. Kommen Sie, Madame. Setzen Sie sich auf meine Schulter, Frau Mond. Danke, Kapitän. Oh, Ihre Kapitänsmütze. Nun ist sie ins Wasser gesegelt. Macht nichts, Frau Mond. Sitzen Sie gut auf der Schulter? Ja, Kapitän. Auf Ihren Schultern lässt sich wunderbar reichen. Halten Sie sich ganz fest an meinem Kopf. Ich halte Sie an den Beinen, Frau Mond. Wie sieht es aus? Schaffen wir es noch rechtzeitig an Land, Kutscher? Sehen's ja. Ich sitze schon bis zum Bauch im Wasser. Na zu, ihr Geile. Wir wollen nicht ersaufen. So. Da. Sie können wieder runterkommen, Frau Mond. Schade. Hat die wonnige Reiterei so schnell ihr Ende? Ach, Kapitän, Ihre prächtigen Schultern. Ich danke Ihnen. Ja, die Springfluten sind unberechenbar. Eine schöne Insel, Madame. Madame? Hallo? Wo sind Sie? Hallo, Frau Mond! Hier, Kapitän, Ihr Koffer. Er ist vollkommen trocken. Wie haben Sie das gemacht, Kutscher? Die seewasserfeste Kiste hinterm Sitz, Kapitän. Wo kann ich mich umziehen, Kutscher? Ich heiße Ivan. Und ich heiße Jan, Jan Schaumwoge. Kommen Sie mit mir, Jan, ins Gartenhaus, dort. Dann gehen wir, Ivan. Sie sind auch klatschnass, es tropft aus Ihren Knopflöchern. Ich bin's gewöhnt. Mit der Kutsche schaffen wir es über die Brücke nie zur richtigen Zeit. So, Kapitän, Ihr Nachtdomizil. Mit Kamin, mon Kapitän. Bald wird auch Frau Mond kommen, denke ich mir. Wünschen Sie was zu trinken? Erst müssen Sie sich trockene Kleider anziehen, Ivan. Hier im Buffet finden Sie alles Trinkbare, das wir auf der Insel haben. Whisky, Rum, Wodka, Sherry, Cognac, Rotwein, Bier und höllischen Aquavit. Greifen Sie nur zu und machen Sie sich's bequem, Kapitän. Ich guck später mit dem Nachtessen wieder herein. Ach, beinahe hätte ich's vergessen. Das Radio. Wie schon berichtet wurde, zieht ein schwerer Orkan auf unsere Küste zu. Zahllose Schiffe sind aus den ungeschützten, kleineren Häfen ausgelaufen, um in unserem einzigen Tiefseehafen Ulumbeka vor der Flutwelle, die erwartet wird, Schutz zu finden. An einigen Stellen werden die Deiche in fieberhafter Eile mit Sandsäcken angefüllt. Ebenso die Kellereingänge zu den Läden und Lagern an den Kais und ufernahen Straßen. Größere Frachtdampfer, die noch nicht in Ulumbeka eingelaufen sind, sind gehalten, das Unwetter auf See abzuwarten, da der Tiefseehafen nach letzten Meldungen bereits überfüllt ist und kleineren Schiffen noch Schutz geben muss. Und nun, liebe Hörer, binden Sie Ihre Dächer mit Hanfseilen fest. Die Musik geht weiter. Well, just because my hair is curly and just because my teeth are curly, just because I always wear a smile, likes to dress up in the latest time. Lena, hast du was gesehen? Nein, du hast nichts gesehen. Nee. Ich habe an meinem Kleid genäht. Einer der Schwäne hat's mir gestern zerrissen. Hinten. Ja, von hinten kam der hinterlistige Schwan und hat zugebissen. Und der Nordwestwind noch kräftig reingeblasen, der verteufelt kalte. Hab dann eine halbe Stunde auf dem Ofen gesessen, Möhnchen. Ich habe jemanden mitgebracht. Einen Bratsmann, Lena. Einer? Um der Einsamkeit ein Ende zu machen? Vielleicht. Er wohnt unten im Gartenhaus. Es kommt Sturm auf. Nicht, dass unser Gartenhaus mitsamt dem Mann wegweht. Hättest ihn gleich mit raufbringen sollen. Er war noch zu nass und soll sich zuerst einmal umziehen. Die Brücke entlang bin ich auf seinen breiten Schultern geritten. Ah, er ist also für dich. Ich gehe wieder leer aus. Ach, meine Freundin, guck ihn dir erst mal an. Ist er groß? Klein? Dick? Dünn? Ach, rede schon. Hat er breite Hände? Einen Bart? Eine Pfeife im Mund oder Ringe im Ohr? Und seine Augen? Sag's, Möhnchen. Sind sie wie das Meer da unten oder schön dunkel? Ich weiß nicht recht. Ich glaube ja. Ja? Meine Freundin, wie denn nun? Wie mondblau dunkle Nacht. Ich will ihn haben, Mond. Er gehört mir. Meinst du nicht, es ist besser, erst ihn zu fragen? Vielleicht hat er schon eine. Ein Kapitän, der eine hat, du Eselin. Wenn, ist sie ihm längst weggelaufen. Um Kapitän zu werden, muss jemand lange zur See fahren. Hm. Hält das eine Frau aus, so lange ohne Umarmung? Oh, Lena, du zitterst ja schon in den Knien. Meine liebe Mond, ich hocke nun seit einem Jahr auf diesem Turm und putze die Lampenspiegel, füttere die gierigen Schwäne, koch und scheuere die Leuchtturmtreppe. Und ich schneide unsere Rosen. Du die Rosen, ich die Wäsche. Und muss mir noch den dämlichen Kutscher vom Rücken halten. Aber Lena, bist du nicht mehr gerne hier? Du hast doch alles. Die Insel, den Teich zum Baden, die Palmen, das weiche Bett im Turm. Ja. Das Meer, die Brandung an der Steilküste, unsere Gespräche abends. Ja, und den Kutscher, der durchs Schilf blinzelt, wenn ich bade. Ich werde es ihm verbieten. Meine süße Freundin, du glaubst, dass der Schurke sich dran hält? Nie und nimmer. Aber nichts für ungut, ich nehm's ihm nicht übel. Wenigstens einer, der meine Pracht anguckt. Arme Freundin. Und ich? Wie geht es mir? Du verreist. Und bringst bei der Rückkehr ganze oder halbe Kapitäne mit. Du solltest abwarten, bis er zu uns in den Turm klettert. Der Sturm kommt auf. Wir müssen Sandsäcke aufschütten. Kokonat! Kokonat! Kokonat! Ist jemand an Bord? Kokonat! Was gibt es da unten? Ich bin der bestellte Lotse. Ah, kommen Sie an Bord, Lotse. Sie wollen trotz der Sturmwarnung auslaufen, Steuermann? Es ist besser. Wir wettern es auf See ab, Lotse. Wo ist Ihr Kapitän? Verschwunden. Er hat freigemacht die 2 Tage, die wir hier unsere Kokosnüsse löschen. Wir haben in allen Hotels der Stadt nach ihm gesucht. Er ist nicht zu finden. Aber er wird das Auslaufen der Kokonat billigen. Captain Schaumwoge hätte es ebenso gemacht, Lotse. Ich finde es nobel von Ihnen, Steuermann. Sehen Sie, draußen vor der Mole drängeln sich noch 7 kleine Fischkutter, die den Orkan draußen nicht überstehen würden. Lass gut sein, Lotse. Mach Dampf, Maschinist. Ist die Gangway oben, Bootsmann? Ja, ist bordseits geklappt. Lotsenfallreb hängt außenbords? Ja, Steuermann, hängt. Leine los vorn. Springleine achtern fest. Langsame Fahrt zurück, Maschinist. Springleine los. Ist los, alles los. Langsame Fahrt voraus, Maschinist. Ich helfe Ihnen beim Sandsack aufschütten, Kutscher. Sie sind zwar unser Gast, doch ertrinken können wir leicht alle zusammen. Danke, Kapitän. Wir stapeln Sie vor das geschlossene Tor der Brückeneinfahrt. Sehen Sie, da lecken schon die ersten Brandungszungen am Pflaster. Wenn Sie die eine Hälfte des Tors zuklappen und ich diese hier, wäre uns geholfen. Ja, dann los. Und nun die Sandsäcke vor die Tür spalten, Kapitän. Was tut Frau Mond hier, so weit weg von der Stadt, Ivan? Sie ist die vom Stadtrat bestellte Leuchtturmwärterin. Schon ihr Vater Selig hat das Amt gehabt. Sie hat ihn beerbt. Und Sie? Wie lange leben Sie hier, Ivan? Ich habe schon unter Ihrem Vater auf der Insel gearbeitet. Und Frau Mond? Ich meine Ihre Mutter. Wo war sie? Sie war auch hier auf der Insel. Sie hat sich von den Klippen im Nordostteil der Insel gestürzt, denke ich mir. Wegen der Einsamkeit, ja. Hab ich recht? Vielleicht. Keiner weiß es. Lassen Sie mich, fragen Sie die Lady. So, fertig. Das genügt, Kapitän. Kommen Sie noch auf einen Schluck ins Gartenhaus. Meinetwegen. Sehen Sie, Kapitän? Vom Nordwesten her zieht es schwarz rauf. Es ist fast dunkle Nacht da hinten. Obwohl wir es doch kurz nach Mittag haben. Ja, es ist 2:30, Kutscher. Naja, wenigstens mein Schiff liegt sicher. Wo liegt es? Ulumbeka, Ivan, Ulumbeka. Und Montag löschen wir den Rest der Ladung. Kokosnüsse von den Palau-Inseln. Na, hoffentlich werden Ihre Kokosnüsse im Hafen von Ulumbeka nicht zu sehr durcheinander geschüttelt. Ach was, keine Flausen lasse ich mir in den Kopf setzen. Meine Coconut hat in ihrem langen Dampferleben unzählige Orkane abgeritten. Das Gartenhaus. Wie friedlich es da steht. Und von Rosen überwachsen. Und der Schiffsrumpf ist anders. Ist von Salzkristallen und Rost bewachsen. Kommen Sie rein, Kutscher. Trinken wir den Sandstaub runter. Was trinken Sie? Whisky. Aber pur. Ohne Eis und Wasser. Auf Ihr Wohl, Ivan. Auf Ihres, Kapitän. Guten Tag. Darf ich hereinkommen, Kapitän? Stehen doch schon drin, Lena. Oh. Aus einer Meeresmuschel gestiegene Damen dürfen bei mir auch durch das Fenster, gnädige Frau. Ich bin Lena. Ich heiße Jan Schaumwoge. Bitte, setzen Sie sich. Danke. Ja, allzu lange kann ich nicht bleiben. Die gute Frau Mond, was meine Freundin ist, wartet auf Sie im Leuchtturm. Sind Sie durch die Wüste gegangen, Herr Schaumwoge? Durch die Wüste? Hier? Mitten im Meer? Ich verstehe Sie nicht. Ich hätte es Ihnen sagen sollen, Ihr ferner Zwirn ist ein bisschen gelblich geworden. Ach so, vom Sandsackschütten. Ah, der Kutscher hat einen neuen Gehilfen. Geben Sie mir die Jacke, Kapitän. Ich bürste sie Ihnen. Lena, der Whisky ertrinkt im Sandstaub. Im Gartenhaus weht der Scirocco. So, hier ist Ihre geputzte Jacke, Herr Schaumwoge. Wenn es Ihnen recht ist, zeige ich Ihnen noch vorm Einbrechen des Sturms ein Stückchen Insel. Gehen Sie mir voran, Lena. Sie sollen meine Leuchte sein. Ist ja mächtig dunkel geworden und von der Insel wenig sichtbar. Wiedersehen, Kutscher. Bis später. Wenn es später gibt, Kapitän, dann gerne. Das sieht eher nach Kapados Untergang aus. Es weht mich mitsamt meinem frisch genähten Kleid weg. Kommen Sie, Sie können sich in meinen Arm einhenkeln, Lena. Oh, zu gerne, Kapitän. Schnell, Kapitän. In der Nähe ist ein geschütztes Plätzchen. Geben Sie Acht, Lena. Sie reißen mir den Jackenärmel mitsamt Arm aus dem Leib. Sehen Sie, hier ist eine Bank unterm Felsen. Eine wilde Insel. Aber auch eine schöne Insel. Und Sie? Ein wildschöner Mann, Herr Schaumwoge. Aber ich verlasse die Insel morgen wieder. Ach, tun Sie Ihre Hand auf meine linke Hälfte. Spüren Sie's? Mein Herz wogt wie das Meer. Ja, Lena, es fühlt sich schön an. Nur ist es bequem genug hier draußen? Ich meine, weicher wäre schöner. Ich bin mir weich genug mit Ihrer festen Hand darüber, Kapitän Schaumwoge. Oh, was für ein Name. Sie kommen zur rechten Zeit. Lena, warten Sie. Es ist noch hellichter Tag, wenn der auch wie Nacht aussieht. Verzeihen Sie. Ist so über mich gekommen und hat meinen Leib überfallen, dass es mich überall kitzelt, Kapitän. Oh, meine Knöpfe sind aufgesprungen. Knöpfen Sie mich wieder zu? Ja, Lena, drehen Sie sich ein bisschen rum. Was für ein feiner Duft. Wo kommt der her? Die ganze Felshöhle ist gefüllt damit. Ich werde benommen. Helfen Sie mir, Lena. Ja. Mir ist so weich in den Knien. Ja, Schaumwoge, du knöpfst mich zu. Ich knöpf dich auf. Knopf auf, Knopf zu. Knopf auf, Knopf zu. Knopf auf. Lena! Knopf zu. Kapitän! Kapitän! Wo sind Sie bloß geblieben? Seltsam. Ich gehe zu den Nordostklippen. Vielleicht finde ich die beiden da. Lena! Mon Kapitän! Gefallen mir gar nicht, diese hochgehenden Kreuzseen. Sobald die Orkanzeit erst in einem Monat ist, Steuermann. Die Kokonat wird sich durchboxen, Lotse. Sie hat einen festen Bug und tüchtige Decks. Beste Glasgower Schiffbauerkunst, müssen Sie wissen. Kann nicht hey, Stürmen? Hätte beinahe Salz geschluckt, die gute Kanne. Und ich auch. Klein dort Torgaden verbinden? Ja, mach das. Mit bisschen Hitze im Kopf lässt sich das Wetter besser ertragen. Es angerichtet, die Herren. Geben Sie das Ruder mal wieder zurück. Ich hoffe, mit einem kleinen Rum im Tee treten wir den Lotsenbrüdern nicht zu nah. Beileibe nicht. Auf unser Wohl. Aufs Wohl von Ulumbeka. Und dass der Stadt das Meer nicht über die Dächer steigt. Das dürfen Sie nicht beschreien. Nichts für ungut. Es tut mir leid. Prost. Prost, Rudergänger. Prost, Stürmann. Eine Frage, mein Steuermann. So ohne Kapitän an Bord, wie ist das für Sie und für unser Eins? So pudelwohl ist das für mich nicht als einfachen Matrosen, der ich bin. Mir lubbert das Herz doch ein bisschen. Ihnen nicht? Ein bisschen schneller schlägt es mir, das stimmt. Vor allem deshalb, weil ich nicht weiß, wo er geblieben ist, Rudergänger. Es ist das erste Mal, dass ich den Dampfer allein kommandiere. Wann ist Ihr Kapitän von Bord gegangen? Gestern. Sein Koffer stand schon fertig gepackt im Salon, als er mit dem Makler und mir noch die Lademanifeste und Konnosumente durchsah. Aber nur der Zwei-Tage-Koffer, wie er es immer macht nach langer Überfahrt. Morgen wollte er wieder an Bord klettern. Hat er mir gesagt. Morgen bin ich wieder da, Matrose. Hab ne Nacht in nem anderen Bett geschlafen und was Weiches in Arm gehabt, Matrose, hat er gesagt. Und ich hab ihm den Koffer noch die Gangway runter. Bis zum Bahnhof rüber. Nee, hab ich die Koffer getragen. Dann ist er mit der Eisenbahn weggefahren. Rudergänger, warum hat mir das niemand gesagt? Hätt mir ja kein ihn gefragt, Stürmer. Keine Angst. Morgen ist die Kokonut wieder im Hafen drin. Und Kapitän steht am Kai und winkt ob wackelige Beine. So war das Sieben. Ein bisschen östlicher würde ich noch steuern. Ost-Nordost. Ost-Nordost. Ei, ei. Stürmer. Achter Himmel, oh. Meer und Feder Plumeau, in dem ich ertrinke. Oh, Lena. Schaumwoge, auf dir ist herrlich reiten. Lena. Ich bin auf dem Palmwipfel. Lena. Kapitän. Ich hatte noch nie so einen wie dich, Wogenschaum. Au, oh. Oh. Was beißt da in meinen Schuh? Hm? Oh. Leuchte mal, Lena. Oh. Was ist das? Die Höhle voller Federvieh. Das macht der Sturm. Die Schwäne, die Enten, der Papagei, die Inselhennen. Hörst du? Auch der Hahn. Alle flüchten sich in die Höhle. Das ist immer so. Zieh dich an, Lena. Die Hühner picken gleich nach deinen Beinen. Oh. Komm, wir gehen besser. Oh je, mein Büstenhalter, er ist fort. Gib mir die Lampe. Siehst du da, der Schwan auf der Palme? Er hat das Tissotuch im Schnabel. Willst du warten, bis der in die Höhle zurückkommt? Nein, wir gehen. Die Dame wartet im Turm. Ich habe sie zwischendurch schreien gehört. Mon Kapitän, hat sie gerufen. Sie wird bitterböse auf mich sein. Kapitän Schaumwoge, drück mich noch einmal. Sie waren so gut zu mir, Jan. Warum plötzlich Sie, Lena? Frau Mond soll es nicht merken. Und der Kutscher auch nicht. Da hinten flimmert Licht. Das wird Ivan sein. Kapitän! Hallo! Kapitän! Geben Sie doch Antwort, um Himmels Willen! Wir müssen uns verstecken. Nein, er hat uns gesehen. Da kommt er schon. Da sind Sie ja. Aha. Mit der Lena. Herr Kapitän, wir müssen uns beeilen. Ihretwegen wäre ich beinahe die Nordostklippe heruntergestürzt. Ist ja zappenduster. Und das mitten am Tag. Nun gut, wir sehen uns später im Turm. Ich muss das Rettungsboot anschäkeln. Rettungsboot? Wofür das denn, Ivan? Na, wegen der Flutwelle. Die Insel ist doch hoch genug. Ja, und unsere Klippen haben scharfe Zähne, Kapitän. Die sind hungrig nach zerborstenen Schiffen. Den Klippen hier läuft schon das Salzwasser im steinigen Mund zusammen. Haben Sie öfter Schiffbrüchige vor der Insel? Das letzte Mal vor 9 Jahren. Sehen Sie, gut, dass Sie davon reden. Lena, hast du die Hosenbojen und Leinen nachgesehen? Kutscher, ich kann mich nicht entsinnen, dass ich je du zu Ihnen gesagt habe. Und an die Hosenbojen braucht mich bei diesem Wetter auch niemand zu erinnern. Und was haben Sie zu mir vor 3 Monaten am Teich gesagt, Lena? Alles vergessen? Ich? Ihnen? Kommen Sie mir nicht zu nahe dahinterm Schilf, Sie, werde ich gesagt haben. Wollen Sie die Dame beleidigen, Kutscher? Nun gut, das können wir hier austragen. Nimm die Lampe, Lena. Nein, nein. Ich bitte um Entschuldigung. Und nie und nimmer hat mich auf dieser trostlosen Insel ein weibliches Wesen geduzt. Aber sagen Sie es! Was ist das für ein elendes Leben? Schön, dass Sie zu Besuch kommen, Kapitän. Ich habe Sie von oben bewundert beim Sandsack aufschütten und danke für die Hilfe. Hat ein bisschen länger gedauert, Frau Mut. Ich habe sie gezählt. 70 Treppenstufen. Ich hatte Lena nach Ihnen geschickt, weil ich annahm, Sie hätten sich verirrt. Und weil Sie sich wohl immer weiter auf der Insel verirrten, schickte ich noch den Kutscher hinterher. Du weißt, Elsbeth, Kapitäne müssen sich erst an das Land gewöhnen. Nicht, Jan? Habe ich doch recht. Ja, Lena, Sie haben recht. Ihre Insel ist ein traumhaftes Labyrinth. Wo haben Sie sich gefunden, Kapitän? Draußen weht es nun fürchterlich. Ich habe vor 1 Stunde das Leuchtfeuer angeschaltet. Nicht nur der Schiffe wegen draußen im Meer. Nein, Ihretwegen, Kapitän Schaumwoge. Ich habe mich in einer Höhle untergestellt. Sonst wäre ich nass geworden wie ein Delfin. Und du, Lena? Siehst ganz zerzaust aus, meine Liebe. Ich bin quer über die Insel bis zu den Nordostklippen. Hast du toll gemacht. Bist dabei auch trocken geblieben, weil wo dein Fuß deine Kleider auch hinsetzte, hörte es augenblicks zu regnen auf. So war es, meine Freundin. Und als ich an der Höhle vorbeikam, sah ich den Kapitän mit den Enten und Schwänen kämpfen. Sie hatten ihn schon zu Fall gebracht. Ein wildes Flügelschlagen war das da drinnen. Und ich habe Kapitän Wogenschaum gerettet. Ich sehe es, Lena. Dein Kleid ist zerdrückt. Und ein Schwan hat dir den Büstenhalter geklaut. Das sehe ich auch, falls nicht zu übersehen ist, meine liebe Freundin. Ja. Das ist mir das erste Mal passiert, seit langer Zeit. Ich werd's nie vergessen. Wenn du dein Kleid zurechtgerückt hast und deine anderen Utensilien, bring uns was zu trinken, Lena. Machen Sie sich keine Mühe. Ich hatte schon einen Schluck im gut bestückten Gartenhaus. Ich rück meine Kleider, hochwohlgeborene Elsbeth Mond. Rück du die Gläser. Oh, sie wird schnippisch. Meine Lena rebelliert. Nur zu, ist höchste Zeit. Lass das Kleid. Es hängt sich von alleine aus. Und dein Dekolleté steht dir prächtig. Stell die Weingläser auf den Tisch, meine Beste. Ja, ich tu's doch. Ich beeile mich. Bitte. Welchen Wein hätten Sie gerne, Kapitän? Weißen aus Portugal? Roten aus der Vaucluse? Chablis? Trockenen Fontana? Wählen Sie. Ich hätte gerne den Whisky, mit dem ich begann. Und Lena an meiner Seite. Das können Sie haben, Kapitän. Obwohl ich es ein bisschen unhöflich finde, der Dame des Turms gegenüber. Nicht wahr? Dich sie schließlich mitgenommen habe auf meine gastliche Insel. Und dich vor einem Jahr, liebe Lena. An der Straße aufgelesen habe ich dich. Am Hafen von Ulumbeka. Hast du das vergessen? Mach ich hier im Turm nicht alles? Und betue dich, wo ich kann? Und warum lügst du so, Elsbeth? Ich habe dir vom Schiff die Gangway runtergeholfen, auf deinen Stöckelschuhen, weil du 3 Tage seekrank in der Kabine lagst. Und ich Stewardess war an Bord und nach dir geguckt hab und dich getröstet. Matrosenflittchen warst du, mit blauen Ringen unter den Augen morgens. Kein Wort davon ist wahr. Dich hat der Leuchtturm hochmütig gemacht. 70 Stufen hoch, Elsbeth Mond. Ja, ich habe mit den Matrosen in der Koje gelegen. Gibst es schamlos zu. Aber nur mit einem, der in der Nacht auf derselben Reise, die du auf dem Schiff warst, bei schwerer See über Bord gegangen ist. Wir haben ihn gesucht und nicht wiedergefunden. Wärst du doch nur hinterhergesprungen. Sie gehen zu weit. Denken Sie an Ihren sanften nächtlichen Namensvetter, Frau Mond, und sind Sie nicht so hartherzig. Ihrem sanftmütigen Mond werden wir die kommende Springflutwelle zu verdanken haben, Kapitän. Lassen wir es. Gut, streiten können wir später. Und sehen Sie, unsere Lena fegt ihr zerbrochenes Scherbenglück zusammen. Trinken Sie Ihren Whisky, Kapitän. Vergessen Sie den kleinen Krach. Draußen auf dem Meer hören Sie den großen Krach der Wogen. Frau Mond! Frau Mond! Die Pferde sind in Not. Das Dach vom Stall ist weggeweht. Kommen Sie hoch, Ivan, und schließen Sie die Tür, sonst werden wir noch samt Sofa übers Meer fliegen. Die Pferde sind ausgebrochen. Sie sind zu den Nordostklippen galoppiert. Meine armen Windpferde. Frau Mond, wollen Sie und Lena sich nicht versöhnen angesichts des Orkans? Ich? Mich mit ihr versöhnen? Wo ich sie aufgenommen habe in meinem schönen, festen Leuchtturm? Und Lena sie mir, Kapitän Prompt, bei der ersten Gelegenheit gestohlen hat? Aber ich bin doch kein einfacher Koffer, den jeder so mitgehen lassen kann. Nein, Sie sind ein Überseekoffer, Kapitän Schaumwoge. Mit geputzten Messingbeschlägen. Kutscher, wollen wir nicht versuchen, die Pferde wieder einzufangen? Es ist so dunkel draußen. Kaum die Hand vor Augen zu sehen, Kapitän. Ivan, Sie holen sich die Schwindsucht, nass wie Sie sind. Kommen Sie hierher zum Schrank. Da ist noch Wetterzeug vom Vater und auch Wäsche. Kommen Sie, Ivan? Aber nein. Ich gehe runter und hol mir aus meiner Hütte Trockenes. Nun, komm schon, Kutscher. Wenn Sie meinen, Elsbeth. Aber Ihr Vater war ein bisschen größer als ich. Besser als 3 Köpfe kleiner. Suchen Sie sich was aus. Wir gehen so lange auf die Turmgalerie. Lena, du auch. Glaubst du im Ernst, ich bliebe mit dem Kutscher allein in deinem Salon, Elsbeth? Nein, nicht um $100. Grauslich, Kapitän. Halten Sie mich fest. Ich weh sonst fort. Und mich auch, Jan Schaumwoge. Dann werde ich mit Ihnen beiden über die Galerie reden, gebiet. Ein schöner Tod, was, Lena? Lena, ist mit der Gravitation verheiratet. Sie hält uns beide, wenn wir sie in die Mitte nehmen. Komm, Lena. Gehen wir in den Windschatten, meine Damen, nach Lee rüber. So ein Unwetter versöhnt von allein durch seine Gewalt. Ich hab Angst. Klammer dich an meine Jacke, mein rundes Täubchen. Es kann dir nichts passieren. Sehen Sie, Kapitän, draußen am Horizont scheint ein Schiff gegen den Sturm zu dampfen. Ich sehe das rote Backbordlicht. Ja, Sie haben recht, Frau Mond. Und auch die zwei Top-Laternen sehe ich jetzt. Er kommt von Ost und versegelt nach West. Der Mond bricht durch die Wolken. So grün und grausam habe ich ihn noch nie gesehen. Da, guckt, da sind die Pferde. Wo? Auf den Nordostklippen. Bist du blind? Im Mondlicht. Sie galoppieren vor Angst auf den Klippenrand zu. Um Himmels Willen. Sie rennen auf den Abgrund zu. Meine schönen Pferde. Sie sind fort. Meine Pferde sind fort. Lass mich los. Ich muss zum Kutscher. Aber niemand kann die Pferde noch retten, Frau Mond. Es sei denn, Sie haben einen Weg nach unten durch die Klippen gefunden. Da gibt es nur einen Weg. Steil in die Hölle der Brandung. Ich muss zum Kutscher. Nun sind wir wieder allein, Kapitän. Der Auftritt vorhin tut mir leid. Ich wollte Sie nicht in solch peinliche Lage bringen. Sag ruhig, du. Das haben wir doch schon in der Höhle getan, Lena. Und so soll das auch bleiben. Ich hab mich in dich. Ja? Ja, so ist es. Wollte ich nur sagen. Aha. Was denn, Schaumwoge? Was hast du? Ist mir die ganze wilde Seefahrtszeit, die ganzen 20 Jahre auf allen sieben Meeren, ist mir so etwas nicht begegnet. So was Schönes. Und nun hier bei Unwetter auf einem Leuchtturm. Wäre ich nur gleich Leuchtturmwärter geworden. Dann hätten wir uns aber nur schlecht finden können, nicht? Über solche Distanzen. Der nächste Leuchtturm zum Beispiel an dieser Küste ist 30 Meilen entfernt. Das ist wohl wahr. Aber wir hätten uns zublinken können. Du aus deinem Land auf der anderen Seite des Globus? Stimmt. Die Krümmung des Meeres und der Länder dazwischen. Hab ich just nicht bedacht, Lena. Ach, komm, Jan. Mach mir Schaumwogen in meinem Kabuff unter der Lichtkammer. An das Klacken der Brennspiegel wirst du dich gewöhnen. Komm, Kapitän. Ivan, du musst mir helfen, Lena loszuwerden. Irinel macht mich krank seit heute. Mein Inneres bekommt Pusteln, wenn sie aus ihrem Kabuff in meinen Salon steigt. Sieh, die Nacht wird gewalttätig. Da kann ja vieles passieren. Elsbeth, Sie vergessen sich. Und denken Sie an den Kapitän. Er geht morgen und ist bis in die weggewehte Kapitänsmütze in Lena verliebt. Er wird sie mitnehmen. Wenn du willst, lass beide ziehen, Elsbeth. Wie nach dem Tod deiner Mutter repariere ich dir deine Kleider. Dein Herz dazu. Wir können friedlich auf der Insel leben. Wir beide. Elsbeth und Ivan im Paradies. Warum sagt mein Kutscher du zu mir? Wer hat dir's erlaubt? Mein Herz. Jetzt? Außerdem habe ich früher zur Leuchtturmwärterstochter auch du gesagt. Und dich auf der Schulter getragen. Verzeih, Ivan. Ich war zu grob. Aber sie muss mir heute Nacht aus meinem Turm. Schicken wir beide ins Gartenhaus. Nein. Nicht bei diesem Unwetter. Das mache ich nicht mit. Dann tue ich's allein. Willst du, zierliches Fräulein, es mit dem Kapitän aufnehmen? Ja, Mondkopf gegen Schaumkopf. Täusche dich nicht. Der Mann hat eher einen Wogenkopf. Ist durchaus listig. Wer weiß, was die Flutwelle heute Nacht noch alles auf unsere Insel bringt. Ich gehe die Pferde suchen. Der Regen hat aufgehört. Gehen wir beide. Eva. Wir liegen hier oben auf, Lotse. Ist nicht zu ändern, Steuermann. Die Flutwelle tut, was sie will. Aber versuche sie westlich zu steuern, Rudergänger. West, Lotse. Ob der Ole Coconut Löpni oder Ruder. Maschinist, langsame Fahrt. Runter mit dem Dampf. Die Dame stirbt aus. Sehen Sie, das Kap Hador taucht am Horizont auf. Ich kann Horizont und Himmel nicht mehr unterscheiden. Vielleicht segeln wir kopfüber und aus unserem Kielwasser ist ein Kondensstreifen geworden. Die Flutwelle nimmt uns auf den Rücken, Stürmer. Da kann ich Ruder geben, wie ich will. Der Kurs läuft direkt auf das Leuchtfeuer tot. Dann versuch, an der Flutwelle entlang zu reiten. Versuch, beizudrehen, Rudergänger. Wir würden kentern. Ach was, wir sind tief beladen. Probier's. Sie ist wie eine willenlose Lady in meinen Händen, die ich will. So eine Coconut ist sie im Moment. Ganz schlapp, Stürmann. Wie weit mag das Leuchtfeuer Kap Hador noch entfernt sein, Lotse? Ich denke, knappe 10 Meilen. Vielleicht 7. Ist schwer zu schätzen. Und trotz der langsamen Fahrt, die Sie zur Maschine runtergeklingelt haben, Sie sehen's ja, wir rasen wie ein durchgegangenes Pferd. Halten Sie sich fest, Lotse! Oh Gott, liebe Coconut, bitte oben bleiben. Es ist zu Ende. Los, rein in den Kapitänssalon. Nur ist er auf und über Bord. Verdammt, rettet rein nur. Komm. Können Sie was sehen auf Ihrer Seite, Lotse? Haben sich die Leute auf dem Bootsdeck retten können? Ja, ja. Sie sind alle im Kapitänssalon verschwunden. Da, das Leuchtfeuer steigt immer höher aus dem Meer. Ja, tut mir leid. Wir liegen bald längs als Steuermann. Ach, mein liebe Coconut. Beten tue ich selten, tue ich das. Beten für die alte, gute, rostige Dampferseele. Aber nur ist wohl zu ernst mit der Stürmannskuppe. Da hilft nicht schreien und Zähne klappern auch nicht. Alte Lady. Wenn die Kokosnüsse im Laderaum hohl wären, täten wir drauf schwimmen, ne? Bräuchten nicht absaufen. Alle Seelen, die wir uns anklammern an Stürrad, an alles, was noch fest ist am Dampfer. Bet ich zum Himmel. So. Das soll ich man tun. Aber wo ist er? Ist er unten? Ist er oben? Nix zu sehen ist nicht von oben. Vielleicht kleben die Muscheln schon am Ruderhausdach. Und lang nach der Kehle schon die tintenschwarzen Kraken. Aus meiner durstigen Kehle schrei ich um Hilfe. Aber nicht nach Salzwasser. Wir setzen mit dem Kamm der Flutwelle auf die Insel. Steuermann! Oh je! Yeah! Sei uns gnädig. Maschinist, Dampf weg. Maschine aus. Haltet euch fest, alle da unten. Lotse, gucken Sie neben dem Schiff. 2 Pferde. Sie schwimmen mit uns auf dem Wellenkamm. Wo sind wir bloß? Seepferde. Steuermann. Seepferde. Ivan, haben wir so lange nebeneinander gelebt und uns nicht erkannt. Bis an dies Ende der Welt, Ivan. Es ist noch nicht das Ende der Welt. Noch halte ich dich im Arm, liebe Frau Mond. Noch einen Kuss, Kutscher Ivan. Wir sterben. Fahren wir in der Kutsche? Ivan, fahr vorsichtig von der Insel fort. Lass die Pferde nicht durchgehen, mein heiliger Droschkenkutscher. Nein, Elsbeth. Ich leg dir meinen Mantel um. Oh, Lena. So nah beim siebten Himmel. Ja, meine Schaumwoge, gleich ertrinke ich in dir. Lena, was für ein weicher Himmel. Adrian, lass du's. Draußen passiert Schreckliches. Draußen, lass draußen. Und die Tür ist zu. Ein Schiffshorn. Fast neben dem Kapufjan. Ich höre es jetzt auch. Schade, der siebte Himmel ist wie weggeweht. Wo ist der Türschlüssel, Lena? Er steckt im Schloss. Reib mir die Augen, Lena. Ich muss mich noch anziehen. Mein Dampfer, Lena, steht neben der Turmgalerie. Du träumst, Kapitän Schaumwoge. Dein Dampfer neben meinem Kapuff. Guten Morgen, Captain Schaumwoge. Der Dampfer hatte Sehnsucht nach Ihnen. Aber Captain, wie kommen Sie hierher? Das wollte ich Sie gerade fragen, Steuermann. Ich bin mit Eisenbahn und Kutsche auf diese Insel gelangt, nicht, Lena? Direkt zu mir rein. Was? Schöne Fru in Captains Arm? Was seltene Rettung, Lena. Hallo, Lotse. Der sind Sie doch, oder? Aus Ulumbeka, ja? Tag, Frau Mond. Der Dampfer ließ sich nicht von der Insel abbringen. Es tut mir leid, aber die Flutwelle war uns über. Ist nichts als der volle Mond, Lotse, der uns zum Narren hält. Matrosen, lasst die Gangway runter. Ich will an Land. Noch glaube ich nicht an diese Rettung. Da stimmt was nicht. Ich koche Tee, meine Herren. Die Leuchtturmtür steht auf. Nur 70 Treppenstufen bis in den Salon. Sie werden Hunger haben. Komm, Schaumwoge. Hat je ein Kapitän so eine Nacht gehabt, dass ihm der Dampfer zum Bett reinschwimmt? So eine Kapitänsnacht? Nacht. Hörspiel von Johannes Schenk. Die Personen und ihre Darsteller waren Kapitän Jan Schaumwoge, Hans-Peter Korff, Dame Elsbeth Mond, Irm Herrmann, Kutscher Ivan, Hilmar Tate, Lena Ulrike Krumbiegel, Lotse Walter Pfeil, Steuermann Veit Schubert, Rudergänger Gregor Hansen, Radiostimme und Matrosen Johannes Schenk. Musik und Klangeffekte Henk Nüwenhaut. Ton Doris Peter und Erdmann Müller. Regieassistenz Barbara Gerland. Regie Holger Rink.